Hallo, du hörst Ordnungswidrig, den Podcast für Verkehrsteilnehmer oder Leute, die es gerne werden möchten. Ja, und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Ordnungswidrig. Und wie das in Podcasts so allgemein üblich ist, werde ich mich erstmal vorstellen heute. Ja, also mein Name ist Marius. Ich bin berufstätig in einem Gebiet, wo man das, was ich euch in diesem Podcast gerne erzählen möchte, durchaus öfter mal brauchen kann. Also ich bin jetzt kein Jurist, kein Anwalt, kein Richter oder sonst irgendwas. Daher bitte nagelt mich da auch nicht fest auf das, was ich hier so erzähle. Also das soll einfach nur eine grobe Richtung oder eine Richtung geben, in wie gewisse Dinge in Gesetzen gemeint sind, die wir hier eben besprechen. Also es soll auf keinen Fall dazu dienen, hier jetzt hundertprozentige Rechtssicherheit oder irgendwas zu schaffen. Ja, das funktioniert nicht. Wie kam mir denn die Idee zu dem Podcast? Also das war zum Teil ja durch meine Frau und zum Teil durch Freunde, Bekannte, Verwandte, die mich immer wieder gefragt haben, du Marius, sag mal, du kennst dich doch da aus. Wie ist denn das? Und da habe ich festgestellt, dass es relativ oft immer die gleichen Fragen sind, die gestellt werden. Und ja, da habe ich mir gedacht, Mensch, mach doch einfach eine Podcast-Reihe draus, nimm das Ganze auf und stell es ins Netz. Vielleicht haben ja andere Leute genau die gleichen Fragen, aber haben halt nur niemand, den sie fragen können. Und ja, dann und da habe ich mir eben gedacht, mache ich das. Ja, also der Podcast richtet sich an alle, die irgendwas über irgendein Gesetz schon mal wissen wollten, was eben hier besprochen wird. Und zunächst ist das eben die Straßenverkehrsordnung, aber dazu komme ich gleich noch. Wenn ihr eine Folge dann fertig gehört habt, dann könnt ihr mir natürlich auch Fragen zu den jeweiligen Paragraphen oder zu anderen Paragraphen stellen. Die E-Mail-Adresse hierfür ist kommentar@podnungswidrig.de. Wie die E-Mail-Adresse schon verrät, könnt ihr da natürlich auch kommentieren. Natürlich, wenn ihr jetzt Juristen seid und hört hier zu und sagt, was ist das denn für ein Quatsch, den ihr da erzählt, dann könnt ihr mir da auch gerne eine E-Mail schicken und ich würde das dann einfach berichtigen in der nächsten Folge. Ich würde das halt richtig stellen, kurz überprüfen, ob das stimmt, was ihr so erzählt. Und ja, genau. Momentan bin ich alleine, momentan mache ich das alles alleine. Sollte irgendjemand Lust haben, mitzumachen, also sei es jetzt vor dem Mikro oder als Inhaltelieferant, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Wie man mich erreicht, das kommt dann gleich zum Schluss. Jetzt kurz zum Podcast selbst. Also er wird nicht wöchentlich erscheinen, weil ich bin berufstätig und habe Familie. Also ich werde versuchen, dass ich alle 14 Tage eine Folge rausbringe. Diese Folgen werden dann auch nie länger als eine Stunde sein. Weil wenn man eine Stunde lang mal Gesetzestexte um die Ohren gehauen bekommt, dann tut einem wirklich danach der Kopf weh. Ja. Es wird so sein, dass immer ein Paragraph von einem Gesetz je Folge zunächst vorgelesen wird. Ja, und dann Absatz für Absatz, Begriff für Begriff wird er dann besprochen. Und wichtige Begriffe werden dann halt auch, soweit mir vorliegt, definiert. Also ob man, das sieht man dann, ob das überhaupt zutrifft. Und zum Schluss denke ich mir dann immer noch so ein paar Beispiele aus, wo der einzelne Paragraph dann halt entweder zutrifft, so einschlägig ist, oder eben nicht. Ja, das sieht man dann. Ihr könnt, wie ich gerade eben schon gesagt habe, gerne Fragen schicken. Ihr könnt mir natürlich generell zu allen Paragraphen, die jetzt im jeweiligen Gesetz, das wir besprechen, drin sind, Fragen schicken, aber die werde ich dann erst beantworten, wenn der jeweilige Paragraph dann dran ist, an der Reihe ist, weil sonst gibt es hier ein riesengroßes Durcheinander-Kuddelmuddel und das will ich eben nicht haben. Wir werden auf jeden Fall die wichtigsten Paragraphen der StVO durchgehen, am Anfang jetzt, und mal schauen, vielleicht gehen wir auch alle durch, das weiß ich noch nicht genau. Wenn die StVO, die hat jetzt nicht so viele Paragraphen, irgendwann mal fertig und aus ist, dann wagen wir uns vielleicht noch an D, dicke Schinken wie das Strafgesetzbuch, die Fahrerlaubnisverordnung, die Fahrzeugzulassungsverordnung. Ja, also da gibt's genug. Da wird uns an Gesetzen wird mir der Stoff nicht so schnell ausgehen. Ja, jetzt noch, wenn ihr wie gesagt Fragen habt, dann könnt ihr mich folgendermaßen erreichen. Ich bin auf ADN und Twitter unterwegs unter @portnungswidrig. Die E-Mail-Adresse, habe ich ja gerade eben schon gesagt, ist kommentar@portnungswidrig.de und die Internetseite, wo dann auch jeweils der Paragraf noch einmal ausgearbeitet ist und das Ganze, was ich hier erzählt habe, nochmal in Textform zu finden ist, wäre portnungswidrig.de. Ja, recht viel mehr weiß ich jetzt auch gar nicht zu erzählen. Ich denke mal, das ist für die erste Folge schon mal ganz in Ordnung. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und adios. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann hört doch auch das nächste Mal wieder rein. Und wenn ihr noch nicht Follower seid, dann folgt uns auf Twitter und ADN unter @portnungswidrig. Ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an kommentar@portnungswidrig.de.